WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt sie Dominik Josic. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Eigentlich müssten die Ärzte ja zufrieden sein mit uns. Wir achten viel mehr auf unsere Ernährung als früher. Wir essen weniger Fleisch, wir schauen auf der Packung nach, welche Inhaltsstoffe in unseren Lebensmitteln sind. Aber auf der anderen Seite kann das dann auch krank machen, wenn es nämlich zum Zwang wird, sich unbedingt gesund ernähren zu müssen. Orthorexia nervosa, so wird dieses Phänomen genannt, bei dem sich die Ärzte noch nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um eine Krankheit handelt, um eine Essstörung. Aber für die Betroffenen ist der offizielle Status völlig egal. Bei ihnen nimmt dieser Zwang viel Zeit in Anspruch, nicht nur im Supermarkt, sondern auch durch die Recherche zu Hause, wie wir gleich von einem Betroffenen hören werden. Ich stehe in einem Bio-Supermarkt in Los Angeles und mir ist schwindelig. Panikattacken boxen mir dumpf in den Bauch. Taumel breitet sich in meinem Körper aus. Die Regalflure in dem hangargroßen Bio-Supermarkt kommen mir plötzlich so surreal vor wie die Hotelgänge in Stanley Kubricks Film The Shining. Die säuberlich aufgereihten Pappschachteln und Plastikbeutel, so austauschbar wie die Campbell-Suppendosen von Warhol. Vor mir stehen 3 Dutzend Nussmischungen mit aufgedruckten Sonnenuntergängen, Blockhütten und Wanderwegen. Sekundenschnell scanne ich die Zutatenliste von einer Packung, greife parallel schon zur nächsten, lasse den Blick eine Regalstufe weiter nach unten gleiten. Immer auf der Suche nach der einen hoffentlich trostspendenden Information, dem Zuckergehalt. Er sollte bei 0 liegen, aber egal welchen ich prüfe, überall Zucker. Mein Puls rast, als würde ich in die gierigen Augen eines Raubtiers blicken. Mit dem einzigen Unterschied, ich habe keine Angst, gefressen zu werden. Ich habe Angst, das Falsche zu essen. Foodamentalist. Ein Feature von Nils Binberg. Würden Sie von sich selbst behaupten, dass Sie im Laufe der Zeit immer mehr Nahrungsmittel von Ihrem Speiseplan gestrichen und Ihre Essensregeln ausgeweitet haben, um gesünder zu werden? Would you say of yourself that over time you've steadily eliminated more foods and expanded your list of food rules, trying to become healthier? Stützen Sie sich dabei auf Ernährungsratgeber und ergänzen die Regeln mit eigenen Theorien? In fact, sometimes you take an existing food theory and then embellish it with some beliefs of your own to make it even more restrictive. Das Urban Dictionary nennt Menschen wie mich Foodamentalisten, Essensfundamentalisten. Man erkennt uns an unserer dogmatischen Haltung, gesund essen zu wollen und an unserem Drang, andere zu missionieren. Ob es sich dabei um einen Spleen oder eine richtige Krankheit handelt, ist umstritten. Psychologen sprechen meist von einer Essstörung, Orthorexia nervosa. My name is Stephen Bratman. I am a medical doctor and I invented the term orthorexia nervosa about 20 years ago. Mein Name ist Stephen Bratman. Ich bin Arzt und habe den Begriff Orthorexie vor 20 Jahren erfunden. Dr. Bratman ist auffallend schlank mit kunstvoll gelockten grauen Haaren und grünen Crocs. Ich treffe ihn in seinem Haus in Benicia in der Bay Area von San Francisco. Um herauszufinden, ob meine Fixierung auf gesundes Essen schon pathologisch ist, hat Stephen Bratman einen Fragenkatalog entwickelt. Just as a background, in order to have orthorexia, you have to have some idea of healthy food. Bevor wir loslegen, noch etwas vorab. Um eine Orthorexie zu entwickeln, müssen Sie irgendeine Vorstellung von gesundem Essen haben. Bevor Sie also eine der Fragen beantworten können, müssen Sie bereits ein begeisterter Anhänger von gesundem Essen sein. Das allein macht Sie noch nicht zu einem Orthorexiekranken. Aber wenn das nicht gegeben ist, können Sie keine Orthorexie entwickeln. Then, if you answer yes to any of the following questions, you might be crossing a line where your enthusiasm is turning into a problem. Wenn Sie eine der Fragen mit Ja beantworten, dann haben Sie vermutlich eine Grenze überschritten. Ich werde keine genaue Diagnose stellen. Dazu müssen Sie zu einem Psychologen. Ich möchte Ihnen eine Vorstellung von sich selbst geben. Seit mein Leben von gesunder Ernährung bestimmt ist, tauche ich immer tiefer in die Welt der Ernährungswissenschaft ein, lese regelmäßig die Wissenschaftsseiten der New York Times oder Artikel auf Webseiten wie Zentrum für Gesundheit und Food Babe. Meine Ansprüche an gesundes Essen sind seitdem höher als je zuvor. Fructose ist ziemlich ungesund. High Fructose Corn Syrup ist ziemlich ungesund. Dr. William Davis. So there's lots of bad things in, but wheat is among the worst because you know what? If I ate sugar. Viele Dinge sind ungesund, aber was am gefährlichsten ist, ist Weizen. Und wissen Sie warum? Wenn ich Zucker esse, würde ich zwar fett werden, einen hohen Blutdruck und Entzündungen bekommen, aber ich würde davon keine Migräne bekommen. Ich würde keine Plantar Fasciitis bekommen. Von den Kohlenhydraten in Weizen aber bekommt man Arthritis, Hauttuberkulose, Ekzeme, Autoimmunhepatitis, Autoimmunpankreatitis und Kinder Typ-1-Diabetes. Ich würde Weizen und verwandtes Getreide als eine der gefährlichsten, nein, als die gefährlichste Kalorienquelle einstufen. Gefährlicher als Zucker. Dr. Davis ist Kardiologe aus Milwaukee und Bestsellerautor. Sein Buch Wheat Belly ist in fast allen Ländern der Welt erschienen. In Deutschland unter dem Titel Weizenwampe. So Wheat Belly is the outward expression of visceral fat. Eine Weizenwampe bezeichnet den äußeren Eindruck von viszeralem Fett. Viszerales Fett ist Fett, das die Organe umschließt, die Nieren, Leber und selbst das Herz. Wir kennen es am Bauch auch unter dem verharmlosenden Namen Rettungsring oder Bierbauch. Dabei handelt es sich um viszerales Fett. Und das ist höchst entzündlich. Es bildet sich von Essen, das den Blutzucker und das Insulin in die Höhe schnellen lässt, was zu einer Insulinresistenz führt. Wenn wir eine Weizenwampe sehen, dann wissen wir, dass dieser Mensch Getreide und Zucker genießt, dass er hohe Entzündungswerte hat, er wahrscheinlich Typ 2 Diabetes bekommt und irgendwann schließlich einen Herzinfarkt. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er Krebs bekommt, Demenz und eine Reihe anderer Erkrankungen. Wahrscheinlich ist dieser Mensch impotent und hat selbst als Mann große Brüste. Daher muss er Medikamente gegen Bluthochdruck und Diabetes einnehmen, einen Magenbypass bekommen. Warum dann nicht einfach die Krankheitsauslöser weglassen? Weizen und Getreide. Alles, was ich eigentlich bisher gut vertragen habe, löst in meiner Vorstellung plötzlich einen Blähbauch aus. Ich werde müde davon oder bekomme Kopfschmerzen. Nicht, weil ich wirklich dagegen allergisch wäre. Nur maximal 1% der Weltbevölkerung soll an einer Zöliakie, also einer Weizeneiweißunverträglichkeit, leiden und beim Verzehr von Gluten Durchfall bekommen. Seit einer Magenspiegelung vor ein paar Jahren habe ich sogar Gewissheit. Ich gehöre nicht zu dieser Gruppe. Aber Gluten ist mir unheimlich. Darin steckt das englische Wort Glue. Und genau das stelle ich mir vor, wenn ich Getreidespeisen esse. Dass sie meinen Darm verkleben. Gluten is an ideal dietary demon for a number of reasons. Gluten ist aus vielen Gründen der ideale Ernährungsbösewicht. Alan Levinowitz ist Religionswissenschaftler an der James Madison University und Autor von The Gluten Lie, die Glutenlüge. First, as with most diet fads. Erstens, wie bei jeder Trenddiät, gibt es ein Körnchen Wahrheit. Menschen, die unter Zöliakie, also einer Glutenallergie, leiden, werden davon krank und können sogar sterben, falls die Krankheit nicht entdeckt wird. Für Zöliakie-Patienten ist es eine Wunderkur, wenn sie auf Gluten verzichten. Sie werden jedem erzählen, ich habe aufgehört, Gluten zu essen und fühle mich wunderbar. Meine Gesundheit hat sich verbessert. Sie werden zu Predigern der glutenfreien Diät. And so if you stop eating gluten and you have celiac, you're going to tell people, I feel terrific. This is amazing. My health has cleared up. You will become an evangelist for going gluten-free. And the people around you. Und alle anderen denken, wenn Gluten schlecht für diesen Menschen ist, vielleicht ist es dann auch schlecht für mich. Wenn man das nun mit der Tatsache koppelt, dass Gluten immer in kohlenhydratreicher Nahrung vorkommt, macht es Sinn, dass mehr Menschen auf Gluten verzichten. Niemand will dick werden. Und wenn man dann noch den ganzen Promi-Hype um Gluten hinzufügt, dann hat man den perfekten Wirbel, dass wir glauben, Gluten sei verantwortlich für eine ganze Reihe moderner Krankheiten. In einer Mischung aus Bauchgefühl und gefährlichem Halbwissen lebe ich nach Regeln, die ich beim Blättern von amerikanischen Frauenmagazinen, in Talkshows oder einfach Smalltalks aufgeschnappt habe. Esst nur, was mit eurer Blutgruppe harmoniert. Das schützt euch vor Krankheiten und steigert euer Wohlbefinden. Achtet auf euer Chakra. Gelbe Lebensmittel steigern eure Produktivität und spirituelle Mitte. Euer Essen sollte zu 70% aus Wasser bestehen, weil unser Körper auch zu 70% aus Wasser besteht. Human beings have always desired simple and clear rules. Der Mensch hat sich schon immer nach klaren Regeln gesehnt. Wir sind voller Leid und möchten wissen, wie wir es aufhalten können. Essen ist dabei ein sehr wichtiges Ritual für uns. Wir nehmen etwas von außen in unser Inneres auf. Das ist etwas sehr Persönliches. Feindliche Nahrungsmittel zu identifizieren bedeutet, in einer Welt zu leben, die sich in richtig und falsch, gut und böse einteilen lässt. Dann weiß man genau, mit welchen Ritualen man dagegen vorgehen kann. Are clear and you know the kinds of rituals that you are supposed to engage in. Esst langsam. Zu schnelles Kauen verhindert, dass die Eiweiße verdaut und die Aminosäuren aufgenommen werden können. Ernährt euch trophologisch. Bei Früchten gilt, eat them alone or leave them alone. Immer auf nüchternen Magen, am besten 30 bis 60 Minuten vor einer Mahlzeit und niemals als Dessert. Denkt dran, Früchte werden langsamer verdaut. Seit ich aufgehört habe, Getreideprodukte zu essen, ist mein Speiseplan immer kleiner geworden. Essen ist kein Comfort Food für mich. Essen ist Functional Food. Ich bin der Regisseur meines eigenen Foodporn. Er folgt inzwischen einem genauen Drehbuch. Nach dem Aufstehen 2 Gläser Wasser, um den Darm aufzuwecken. Zum Frühstück ein Gemüsesmoothie. 2 Teelöffel getrocknete Goji-Beeren, 1 Mango, 1 Mandarine, 2 Stangen Staudensellerie, 1 Kopfsalat. Wirkung? Regt das Gehirn an, entzündungshemmend, gut für die Haut. Zum Mittag Rührei mit Räucherlachs und Avocado. Eier und roher Fisch enthalten viel L-Tryptophan, das in Serotonin, also Glücksbotenstoffe, verstoffwechselt wird. Zwischendurch Nüsse, zum Abendessen gedämpftes Gemüse mit Fisch oder Fleisch. Alles aus Bioanbau. Industriell verarbeitete Produkte enthalten Pestizide, Insektizide und Hormone, die in der Leber abgebaut werden. Das hält die Leber ab, den Stoffwechsel in Ordnung zu halten. Mein Motto lautet inzwischen, bevor ich was Falsches esse, esse ich lieber gar nichts. Das Gefühl, gesund bleiben zu wollen, ist stärker als der Hunger. Würden Ihre Mitmenschen sagen, dass Ihre Diät dazu geführt hat, dass Sie mehr Gewicht verloren hätten, als Sie sollten? Would other people say that following your theory of healthy eating has caused you to lose more weight than you should? Oder gibt es Anzeichen für eine Mangelernährung, wie Haarverlust oder Hautprobleme? Or has caused other signs of malnutrition, such as hair loss or skin problems? Viele Magersüchtige empfinden sich als übergewichtig, wenn sich ihre Oberarme nicht mehr mit Daumen und Zeigefinger umschließen lassen und der Po beim Sitzen selbst auf gepolsterten Stühlen schmerzt. Bei mir war es immer das genaue Gegenteil. Ich hatte bei einer Körpergröße von 1,85 Meter mit rund 70 Kilogramm Normalgewicht, fühlte mich aber magersüchtig. Schon als Kind bekam ich ständig zu hören, ich sei zu dünn für einen Mann. Irgendwann glaubte ich es selbst, doch egal was und wie viel ich aß, ich wollte einfach nicht zunehmen. Dass ich mittlerweile doch zugenommen hatte, merkte ich daher erst gar nicht. Als ich in Skinny Jeans nicht mehr vorteilhaft aussah, schob ich das auf den Schnitt. Das Bäuchlein, das sich unter den T-Shirts langsam abzeichnete, nahm ich nicht als Anzeichen dafür wahr, dass sich mein Stoffwechsel mit Anfang 30 verlangsamt hatte. Bis mein Freund eines Tages meinen Hängebauch mit der Frage kommentierte, was ist denn da los? Die Waage zeigte 84 an. Und obwohl es immer mein Traum war, kräftiger zu sein, fühlte es sich an wie ein Albtraum. Ich wollte nicht skinny fat sein, wie man zu Dünnen mit dickem Bauch sagt. Die Kilos mussten runter, und zwar sofort. Macht eine ketogene Diät. Das heißt 60% Fett, 35% Proteine, 5% Kohlenhydrate. Durch Low Carb, Leute, verbrennen eure Buddies vermehrt Fett als Energielieferant. One typical course. Einen typischen Krankheitsverlauf gibt es bei jungen Frauen, vielleicht 12, 13 Jahre alt, die aus moralischen Gründen Veganerinnen werden und dabei eine extreme Obsession für gesundes Essen entwickeln, oft in Kombination mit Sport. Often accompanied by exercise. Another way it can happen is athletes, this happens to men who are trying to enhance their sports performance. Eine andere Möglichkeit ist, dass Männer ihre Fitness verbessern oder Bodybuilder sein wollen und dafür eine Diät machen, zu der Nahrungsergänzungsmittel gehören und ganz genaue Theorien, kohlenhydratreich, arm, Körperfettanteil. Sie werden zu Nerds, die ihre Erfahrungen mit diesen Theorien verknüpfen und plötzlich verselbstständigt sich das und die Diät ist der Chef. Auf meiner nackten Brust und meinen Taillen kleben kleine Elektroden und mein Körper sieht aus wie ein Kunstwerk von Kusama. Sie führen über spaghetti-dünne Kabel direkt in einen Computer, der messen soll, wie viel Körperfett ich habe. Auf den Ausdrucken lese ich Tabellen, Kurven und Prozentzahlen. Ein Balken sieht alarmierend aus. Er ist leuchtrot und er zeigt mein Körperfett an. Um nachhaltig etwas gegen meine 10-15 Kilo zu viel zu tun, bin ich zu einem Sportmediziner gegangen. Was ich da gelernt habe, soll meine Ernährungsgewohnheiten für immer verändern. Mein Bauchfett würde ich nicht durch Sport loswerden. Ich müsse meine Ernährung umstellen. Ich habe Fragebogen ausgefüllt, was ich morgens, mittags, abends und zwischendurch so alles esse, und dann hatte ich es schwarz auf weiß. Zu viele Kohlenhydrate. Jetzt weiß ich, dass Kartoffeln und Nudeln im Prinzip sofort zur Fettleibigkeit führen. Aber ich habe einen Fahrplan zu meinem Idealgewicht bekommen. Eine Low-Carb-Diät und ein Kraftausdauertraining, damit ich dabei zusehen kann, wie sich meine Love-Handles in Rekordzeit auflösen. Ich beschließe, nie wieder Kohlenhydrate zu essen. Vor allem keinen Zucker. Aber ist das überhaupt möglich? Erkonsirup, Stevia und Xylit sind gute Zuckeralternativen. Sie haben keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und den Fettstoffwechsel. Für den Muskelaufbau esse ich eiweißreich. Eine Packung Bioquark-Rahmstufe, naturbelassen, aber nur aus Schafsmilch, er hat weniger Milchzucker. Zwischendurch Obst. Nur eine Handvoll pro Tag und nur Beeren, sie enthalten am wenigsten Fruchtzucker. Am Abend Fleisch oder Fisch mit Gemüsebeilagen, kohlehydratarmen Gemüsebeilagen. Spinat, Spargel, Zucchini, Austernpilze und Tomaten enthalten besonders wenig Saccharide. Süßkartoffeln, Mais, Erbsen und Bohnen haben besonders viele. We have these diabetes and obesity epidemics that occur everywhere in the world when populations transition from whatever their traditional diet is to Western diet. Wir erleben überall auf der Welt Epidemien von Fettleibigkeit und Diabetes, sobald eine Bevölkerung von ihren traditionellen Ernährungsgewohnheiten zu einer westlichen Ernährung übergeht. Es spielt keine Rolle, ob es die Inuit sind, die früher Elchfleisch, Seehunde, Lachs oder Walfleisch aßen, die Ureinwohner Nordamerikas, die Büffelfleisch aßen, oder die Maasai, die vom Blut oder der Milch ihres Viehs leben. Sobald sie sich westlich ernähren, breiten sich früher oder später Epidemien wie Fettleibigkeit oder Diabetes aus. Gary Torps ist Food-Journalist bei der New York Times und Autor des Buchs A Case Against Sugar, die Zuckerklage. Es stellt sich also die Frage, was genau an den westlichen Ernährungsgewohnheiten löst diese Epidemien aus? Früher dachte man, es läge daran, dass wir zu viel essen und uns zu wenig bewegen. Wir rauchen, essen mehr Fett, mehr Fleisch, mehr verarbeitete Lebensmittel. Aber in Kulturen, in denen die Essensumstellung vor der Industrialisierung stattfand, tauchten schon immer Mehl und Zucker in den Speisen auf. Es ist schwierig, zwischen ihnen zu unterscheiden, weil sie überall zur selben Zeit auftauchten. Britische Forscher haben schon in den 1920er, 50er und 60er Jahren angenommen, dass Zucker und Weißmehl die Ursachen für eine ganze Welle an Krankheiten sind, die mit Fettleibigkeit und Diabetes auftraten. Aber dann stellte sich heraus, dass es Bevölkerungen in Südostasien gibt, die hauptsächlich kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Reis zu sich nehmen, aber erst krank wurden, als sich die westlichen Gewohnheiten durchsetzten. Der Hauptunterschied war also Zucker. Und die einfachste These ist, dass sich überall, wo man Zucker hinzufügt, Fettleibigkeit entwickelt. Weltweit wird eine Straftat begangen. Und die Straftat ist, überall dort, wo es zu Übergewicht und Diabetes kommt, findet man Zucker am Tatort. Ich erinnere mich an eine Szene in einer Dokumentation über den New Yorker Modedesigner Marc Jacobs, die mich damals fasziniert hat. Jacobs, ein pummeliger Nerd mit Buchhalterbrille und fettigem Mittelscheitel, designte auf einmal nicht nur Mode, er designte sich auch einen neuen Körper. Plötzlich hatte er Pornomuskeln und Hockeywaden, die er bei jeder Gelegenheit bloßlegte. Wie hatte er das nur geschafft? Die Antwort gab es im Film zu sehen. Jacobs verzichtete auf ein herkömmliches Mittagessen, schraubte ein paar Dutzend Pillendosen auf und schmiss sich eine Handvoll Nahrungsergänzungsmittel ein, die seinen Körper und seine Gesundheit optimieren sollten. Er grinste dabei überlegen in die Kamera und zeigte uns, den Zuschauern, wie profan irdische Gelüste sein können und wie diszipliniert er selbst war. Was so viel hieß wie, dass ich es nicht war. Jetzt bin ich selbst schlank und trainiert wie nie. Auf Getreide und Kohlehydrate zu verzichten ist zwar nicht leicht, doch ich rede mir ein, dass ich keine Diät mache, sondern dass es eine Ernährungsumstellung ist. Auf gar keinen Fall will ich riskieren, wieder zuzunehmen. Und jetzt macht die Warrior-Diät. Zur falschen Uhrzeit zu essen löst Stress und Entzündungen aus. Esst basisch. Um die Verdauung nicht zu stören, dürfen nicht mehr als 30% aller Lebensmittel sauer sein. There's no question that having strict rules can help with weight loss. We know, if there's anything we know, it's that losing weight is difficult. Es steht außer Frage, dass strenge Essensregeln beim Abnehmen helfen. Abnehmen ist äußerst schwierig. Jemandem einfach zu sagen, iss doch maßvoll, ist keine Motivation. Wenn jemand den Zuckerkonsum einschränken will, dann sind Diäten hilfreich, weil sie eine Liste bieten mit Lebensmitteln, die verboten und die erlaubt sind. Es ist motivierender, Regeln zu befolgen. Kreisen Ihre Gedanken immer häufiger darum, nach welchen Kriterien Sie gesundes Essen auswählen und zubereiten? Do you spend so much of your life thinking about choosing and preparing healthy food, so dass andere Bereiche Ihres Lebens darunter leiden, wie Ihre Partnerschaft, Kreativität, Freundschaften, Arbeit oder die Ausbildung? That it interferes with other dimensions of your life, such as love, relationships, creativity, family, friendship, work or school. Vor ein paar Jahren hatte ich mir eine Lebensmittelampel als App auf mein Telefon runtergeladen. Wie ein Verrückter scannte ich abgepackte Speisen nach gesundheitlich bedenklichen Inhaltsstoffen durch. Heute kommt mir das lächerlich vor. Nicht etwa, weil ich endlich entspannt mit Essen umginge, ganz im Gegenteil. Weil ich gar kein abgepacktes Essen mehr kaufe. Processed Foods, wie man industriell weiterverarbeitetes Essen nennt, ist tabu. Nahezu alle verarbeiteten Lebensmittel enthalten Zucker. Nicht nur, um sie zu süßen. Zucker macht Lebensmittel länger haltbar und verleiht ihnen eine bestimmte Konsistenz. Es gibt kaum ein verarbeitetes Lebensmittel, das keinen Zucker enthält. Und die meisten enthalten sehr viel davon. Stattdessen esse ich immer häufiger Raw Food. Bestimmte Lebensmittel haben magische Qualitäten für mich. Mandeln sind nicht einfach Steinfrüchte, sie sind Brain Food und steigern meine Gehirnleistung wie Ritalin. Ich esse täglich Superfoods wie Goji, Maul oder Acai-Beeren. Superfoods vereinen nahezu alle lebenswichtigen Nähr- und Vitalstoffe in einer einzigartigen Kombination und enthalten eine Vielzahl antioxidativer Pflanzenstoffe. Super Anti-Aging Superfood. Selbstgemachte Grünkohl-Spirulina-Säfte. Die Spirulina-Alge aktiviert die Selbstheilungskräfte. Ihre Nährstoffe boosten jede Körperzelle mit Sauerstoff. Das stärkt die Abwehrkräfte und detoxt von Säuren, Giften und anderen Schadstoffen. Mein Abnehmwahn ist zu einem Gesundheitswahn geworden. Es ist unmöglich für mich, spontan zu sein. Wenn ich verreise oder mit Freunden unterwegs bin, hungere ich, wenn das Essen nicht meinen Regeln entspricht. Ich koche nicht mehr aus Leidenschaft, ich koche aus Kontrollwut. Ich bin zu einem kontrollwütigen Clean Eater geworden. Right now, the diet that people so associate with orthorexia that they think it is the orthorexia diet is probably best described as clean. Clean eating ist ein Ernährungsstil, der wohl am häufigsten mit Orthorexie in Verbindung gebracht wird. Raffinierte, verarbeitete Lebensmittel zu meiden begann bereits im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Sebastian Kneipp war einer der ersten Anhänger. Dosennahrung war gerade erfunden worden. Und es gab die Vorstellung, dass das ungesund sei. Die industrielle Revolution vollzog sich und es gab das Bedürfnis, in eine vorindustrielle Zeit zurückzukehren, zu natürlichen Dingen. Cornflakes-Hersteller wie Kellogg, Graham und Post glaubten an die Heilung durch natürliche Nahrungsmittel. Der Trend verbreitete sich im 20. Jahrhundert weiter. 1920 eröffnete der erste Bioladen in Hollywood. Als ich in den 1970er Jahren gesunde Ernährung entdeckte, handelte es sich dabei um Biokost, die ohne Chemie auskam, was dem Clean-Eating-Trend heute sehr nahe kommt. Inzwischen habe ich längst mehrere Magenschleimhautentzündungen hinter mir, weil ich viel zu viel Fett zu mir nehme. Hauptsache keine Kohlehydrate. Mein Arzt versichert mir zwar, dass weder meine Dünndarmschleimhaut chronisch entzündet ist, noch mein Körper immunologische Reaktionen zeigt, doch ich bin nicht erleichtert. Nach der Lektüre des Essays Stone Soup in der Zeitschrift New Yorker befinde ich mich bereits im nächsten Schreckensszenario. Demnach würde ich mit jedem Löffel Linsensuppe oder Joghurt so viele meiner Nervenzellen töten wie bei einem Ecstasy-Rausch. Dass ich mich seitdem wie ein Serienkiller fühle, verdanke ich der amerikanischen Journalistin Elizabeth Colbert. In einer Art Feldforschung probierte sie am eigenen Leib einen Food-Trend aus, der kurze Zeit später zu einem Massenphänomen werden würde. Die paläolithische oder kurz Paleo-Diät. Macht es wie die Steinzeitmenschen. Esst alles, was sie damals vorgefunden haben. Fleisch, Fisch, Früchte und Samen. Alles, was von Menschen gezüchtet und weiterverarbeitet wurde, ist verboten. Before the age of grain consumption, 1-3% of teeth showed decay. Bevor das Zeitalter des Getreides begann, hatten nur 1-3% der Zähne Karies. Als Getreide zugeführt wurde, waren es 16-49%. Es gibt Hinweise auf Knochenkrankheiten, Arthritis, Eisenmangel und Männer schrumpften um 13, Frauen um 8 cm. In anderen Worten, die primitive Bevölkerung erlebte vor 10.000 Jahren einen gesundheitlichen Abstieg. That diet fits perfectly. It's a sort of scientific version of the myth of paradise past, that at one point in time we were better off. Die Diät ist eine wissenschaftliche Version des Mythos vom Paradies. Teil der Bestrafung im Garten Eden ist die Landwirtschaft. Vorher war alles großartig. Frauen hatten beim Gebären keine Schmerzen. Aber dann aßen wir ein verbotenes Lebensmittel. Eines, das mit Erkenntnis assoziiert wurde, weil es eine Frucht vom Baum der Erkenntnis ist. Daher glauben wir intuitiv, dass unsere Probleme daher rühren, dass alles, das wir mit unserem Wissen produziert haben, also weiterverarbeitetes Essen, ungesund ist. Und um wieder ins Paradies zu gelangen, müssen wir unsere Gewohnheiten zurückführen auf das davor. Wir müssen aufhören zu sündigen. Und wir sprechen hier von einer kulinarischen Sünde. Wenn wir aufhören zu sündigen, werden wir wieder dieses Paradies haben. Und das Sin ist ein kulinarischer Sin, es ist ein food-based Sin. And if we can stop sinning, then we will be able to achieve this kind of paradise that we once had. We see the same thing, by the way, in more recent times. Dasselbe Phänomen können wir in den wenigen verbliebenen primitiven Kulturen beobachten, etwa bei den Hadza in Tansania oder den Mazes in Peru, die nicht kohlehydratarm lebten, aber als Jäger und Sammler zumindest kein Getreide anbauten. Als sie ihre Gewohnheiten gegen Brot, Bier und Mais eintauschten, explodierten Fälle von Karies, psychischen Erkrankungen und Hautkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit. The logic of trying to return to the past is a little bit strange. Die Logik, warum wir wieder zurück in die Vergangenheit sollten, ist ein wenig eigenwillig. Es wirbt nie jemand damit, dass wir wieder im Alter von 16 oder 17 Jahren Kinder kriegen sollten, weil dies das ideale Gebäralter ist. Wir picken uns gezielt Dinge aus der Vergangenheit raus, die wir romantisieren möchten. Im Fall von Ernährung soll uns die Evolution zeigen, was gesund für uns ist. Was ja nicht verkehrt ist, wenn wir nicht längst wüssten, wie wir uns gesund ernähren. Es wird künstlich ein Geheimnis aufgebauscht, das wir gar nicht mehr zu lösen brauchen. And that wouldn't be such a bad thing if it weren't the case that we already didn't know how to eat healthfully. That's the thing, is there's a sense in which a mystery is being created that doesn't need to be solved. It's already been solved. We know that eating a diet that is high in vegetables. Wir wissen, dass eine Diät, die reich an Gemüse ist, die keine versteckten Kalorien in Snacks und Nachspeisen hat, gesund ist und dass die Zahl an Diabetes, Fettleibigkeit und Herzkrankheiten sinken würde, würden wir sie bloß beherzigen. Es scheint mir, dass unser Wunsch nach immer neuen Trenddiäten weniger damit zu tun hat, dass wir dieses Geheimnis lösen wollen, sondern mehr damit, den Menschen eine Art Ritual, Sinn und ein Narrativ zu geben, wie es die Religion tut. And more to do with giving people the kind of ritual and meaning and narrative that religion often gives to people. Macht die Bulletproof-Diät und reduziert ein- bis zweimal die Woche eure Proteinzufuhr auf 15 bis 25 Gramm. Das reinigt euer Zellinneres, ohne dass es zum Muskelabbau kommt. Steigert besser den Fettanteil und esst ausreichend Kohlenhydrate. Und jetzt kurbelt mal euren Stoffwechsel mit der Fast-Metabolism-Diät an. Verbrennt euer Speicherfett, esst Getreideprodukte, Obst, mageres Eiweiß und ganz wenig Fett. I never tell people to cut their calories. I tell people eat more. Eat more fat. Buy fatty cuts of meat. Don't trim the fat off. Eat more butter. Eat more cheese. Ich empfehle nie, Kalorien zu reduzieren. Ich empfehle, mehr zu essen. Mehr Fett zu essen. Kauft fettreiches Fleisch. Schneidet nie Fett ab. Esst Butter. Esst mehr Käse. Nachdem man angefangen hat, auf Getreide zu verzichten, wird man feststellen, dass man viel weniger Kalorien zu sich nimmt. Wer gestresst ist, vergisst zu frühstücken und Mittag zu essen. Und dann wundert man sich abends, dass man Hunger hat. Bei Leuten, die Getreide essen, ist das ganz anders. Sie haben alle 2 Stunden Hunger. Esst 5-mal am Tag. Frühstückt innerhalb von einer halben Stunde nach dem Aufstehen und snackt zwischendurch. Esst nur, wenn ihr Hunger verspürt, und hört auf, wenn ihr satt seid. Lasst das Snacken sein. Nowadays we have tons of problems and everyone is getting sick. And again, there is a grain of truth to this. Es steht außer Frage, dass wir heute von den modernen Lebensmitteln verführt werden. Viel zu viel essen. Dass es zu viele verarbeitete Snacks gibt. Wir zu viel Zucker zu uns nehmen. Zu stark verarbeitetes Getreide. Diätbücher überspitzen die Wahrheit, indem sie uns glauben machen, dass diese Nahrungsmittel krank machen. They take advantage of real truths and turn them into hyperbole, and they make it seem as if you eat any of these foods that people will get sick. Any theory of healthy eating can be connected with orthorexia. Jede Theorie über gesundes Essen kann in Verbindung mit Orthorexie stehen. Und es gibt eine Menge Theorien über gesunde Ernährung. Schon vor tausenden von Jahren findet man Fälle von Orthorexie, weil Menschen weltweit dachten, sie könnten durch ihr Essen gesund werden. Keine der Theorien stimmt mit einer anderen überein, aber trotzdem findet man überall auf der Welt den Wunsch, gesund zu bleiben, weil alle durch die Geschichte hindurch Angst vor dem Tod hatten und sie aus irgendeinem Grund meinten, dass bestimmte Rituale sie gesund halten würden. Von der ayurvedischen Diät in Indien über chinesische Medizin bis zu japanischen Essensweisen, aus denen sich die makrobiotische Kost entwickelt hat. Es gab schon früh Vegetarier. Pythagoras aß wahrscheinlich vegan. Es gibt in China eine Paleo-Diät von 500 vor Christus, die der heutigen sehr ähnlich ist. Aber ich denke nicht, dass sie miteinander zu tun haben. There's a paleo theory from 500 BC in China, which was very similar to current paleo theory, though I don't think they're actually connected. Keine Milchprodukte, Leute. Das Zuckerfett-Eiweiß-Verhältnis stellt für euren Stoffwechsel eine Katastrophe dar. Trinkt morgens einen Bulletproof-Kaffee mit 1 bis 2 Esslöffeln Butter und MCT-Öl. Spürt, wie euer Gehirn leistungsfähiger wird und euer Körperfett schmilzt. Kein Koffein. Koffein pusht euren Körper über sein gesundes Energielevel hinaus und zehrt immer an euren Reserven. Ich bin mittlerweile zu einem Paleo-Jünger geworden. Der Steinzeitmensch ist mein Ernährungscoach. Was gut für unsere Vorfahren war, muss auch gut für mich sein. Inzwischen trinke ich keine Smoothies mehr. Grünzeug, so die Erkenntnis jetzt, muss gekaut werden, um richtig verdaut zu werden. Dann picke ich mir Aspekte aus der Fast-Metabolism-Diät raus, um meinen Stoffwechsel immer wieder neu herauszufordern. Außerdem ist fermentiertes Essen wichtig geworden. Mein neuester Food-Porn läuft jetzt so ab. Morgens immer noch zwei Gläser Wasser, um den Darm aufzuwecken. Danach ein Glas milchsauer vergorener Rote-Bete-Saft. Milchsauer vergorene Lebensmittel enthalten hochwertige, probiotisch wirksame Mikroorganismen, die unser Immunsystem boosten. Ein Schälchen Buchweizenbrei-Basenbalance. Jedes Säugetier ist bis mittags im Verstoffwechslungsmodus. Saure Lebensmittel stören den Prozess. Es ist essentiell, basisch zu frühstücken. Quark ist tabu, weil er erstens sauer ist und zweitens Milchprodukte weiterverarbeitet sind. Stattdessen Fleisch oder Fisch mit Salat und zwischendurch eine Handvoll Nüsse, gekeimte Nüsse. Nüsse sind reichhaltig an Eiweiß, Omega-3, B- und E-Vitaminen, Magnesium, Zink und Eisen. Aber sie enthalten auch Phytinsäure, die die Aufnahme von Spurenelementen verhindert. Das Keimen verringert die Phytinsäure und verbessert die Aufnahme der Vitalstoffe. Abends Dinner Canceling. Intervallfasten heizt den Stoffwechsel zur Fettverbrennung an. Würden Sie von sich behaupten, dass Sie Ihre selbst auferlegten Essensregeln manchmal gerne lockern würden? Zum Beispiel bei besonderen Anlässen wie einer Hochzeit oder einem Familienessen. Aber Sie stellen fest, dass Ihnen das nicht gelingt. Would you say of yourself that sometimes you wish you could relax your self-imposed healthy food rules for a special occasion, such as a wedding or a meal with family or friends, but you find that you can't? Ich muss hier hinzufügen, falls Sie an Allergien leiden, die diese Ausnahmen gesundheitlich gefährlich machen würden, brauchen Sie diese Frage nicht zu beantworten. Damit wären Sie allerdings eine große Ausnahme. Denn viele Anhänger einer bestimmten medizinischen Theorie glauben nur, sie seien davon betroffen und verbieten sich deshalb manche Lebensmittel strikt. I have to add to that one, if you have a medical condition that makes it literally unsafe to make any exception to your diet, then this item doesn't apply. Now that is actually a huge broad exception, because if you're a believer in certain medical theories, you might believe that you have a medical condition that makes it absolutely destructive of you to have any food that's not on your theory of diet. Wenn Sie dazugehören und Ihre Regeln trotzdem nicht lockern können, dann vermute ich, dass Sie Ihre Geschichte übertreiben. And I would just suggest that if you have such a thing and you really can't relax that diet even once, unless it's one of a handful of things in world health conditions, you're probably exaggerating your story. Ich habe irgendwann angefangen, mein Essen stärker zu kontrollieren als je zuvor. Auf Reisen nehme ich sogar mein eigenes Essen mit. Mein Leben wird in Alufolie und Tupperdosen organisiert und ich spüre langsam, da stimmt was nicht. Auf Langstreckenflüge bereite ich mich vor wie andere auf eine Bergsteigertour. Schon Tage vor dem Abflug fülle ich meinen Rucksack mit Cashewkernen, rohen Mandeln, gesunden Snacks. Ich kann tagelang an wenig anderes mehr denken als daran, wie ich in der feindlichen Umgebung der Flugzeugkabine überleben kann. Wenn es dann soweit ist und die Flugbegleiter den Essenswagen neben mir stoppen, wie automatisiert Papierservietten auf den Klapptisch schieben und mir mit gehetzter Stimme Pasta oder Hühnchen zurufen, schüttle ich wie einstudiert den Kopf. Für mich nur Wasser bitte. Und bevor die Stewardess überhaupt weiterfragen kann, sage ich mit dem strengen Ton eines Wissenschaftlers, still bitte. Denn Wasser mit Kohlensäure, das ist ja sauer. Das trinken nur die anderen, die auch Flugzeugmahlzeiten mit Konservierungsmitteln und Farbstoffen aus Aluboxen essen. Die Ungesunden. Ich gehöre nicht dazu. Der größte Schaden ist psychologisch. Orthorexie-Kranke setzen ihr selbst herab. Sie werden zu Essenssklaven. So wie sich ein Workaholic klein macht oder jemand, der sein Leben in den Dienst gestellt hat, Geld zu machen oder Drogen zu nehmen. Das sind alles Zwänge, die den menschlichen Horizont verschmälern. Aber das größte Problem der Orthorexie ist, die Betroffenen denken, sie seien vorbildlich. Dabei verhalten sie sich wie Alkoholkranke und merken es nicht einmal. Je mehr mir andere sagen, ich sei zu dünn geworden, solle endlich wieder normal essen, desto mehr fühle ich mich in meinem Verhalten bestätigt. So wie Magersüchtige frustriert sind, wenn jemand zu ihnen sagt, du siehst heute aber gut aus, weil bei ihnen die Botschaft ankommt, du bist dick, bin ich es, wenn niemandem auffällt, wie fit ich bin und sportlich schlank. Mehr noch, ich habe jetzt immer häufiger angefangen, hin und wieder eine Mahlzeit wegzulassen und habe erneut so viel abgenommen, dass ich alle Hosen zur Änderungsschneiderei bringen musste. Ich fühle mich meinem Körper überlegen. Orthorexia is extremely similar to other eating disorders. That's why I'm not even sure that it's different or not. Die Orthorexie ist anderen Essstörungen extrem ähnlich. Daher bin ich mir gar nicht sicher, ob es eine eigenständige Krankheit ist. Ein Anzeichen einer Essstörung ist, dass sich Menschen bei ihrer Ernährung beschränken. Bei der Orthorexie geht es ganz klar darum, sich zu beschränken. Einen feinen Unterschied gibt es. Bei der Anorexie geht es darum, Kalorien zu beschränken. Bei der Orthorexie sich auf gesundes Essen zu beschränken. Obwohl sich das oft überschneidet. Im Moment glauben viele, kalorienarmes Essen sei gesundes Essen. Macht sie das orthorektisch? Oder ist es Anorexie mit Zügen einer Orthorexie? Ich weiß es nicht. Viele Essgestörte erbrechen. Es gibt Fälle von Orthorexie, in denen das passiert, wenn jemand etwas isst, das als ungesund gilt. So, it's definitely functions in the family of eating disorders. I'm not sure how separate it is. Die Krankheit ist sicher eine Essstörung. Ich weiß nur nicht, wie eigenständig sie ist. Finger weg von Soja. Seine östrogene Wirkung macht fett und hässlich. Wenn ihr euch 14 Tage nur von Soja ernährt, werdet ihr aussehen wie ein Alkoholiker. Esst täglich fermentiertes Gemüse und Soja. Ihre Probiotika schützen vor Heißhungerattacken. Wenn Sie etwas essen, das Sie für ungesund halten, fühlen Sie sich danach angespannt, schuldig, unrein, sogar entehrt? When you eat food that you think is unhealthy, that you believe is unhealthy, do you feel anxious, guilty, impure, unclean, even defiled? Stört es Sie, schon in der Nähe dieses Essens zu sein? Und schauen Sie auf andere herab, die Nahrungsmittel essen, die Sie für ungesund erachten? Perhaps being around such food disturbs you. Perhaps you feel judgmental when you see other people eating foods that you believe to be unhealthy. Ich bin wieder im Bio-Supermarkt in L.A. In der Auslage vor mir schwimmen Hühnchenschenkel in einem Ölbad. Leicht gebräunter Käse schlägt über Makaroni saftige Blasen. Barbiekopf große Brokkoliröschen ertrinken in Sahne. Ein Horrorszenario. Den Menschen um mich herum scheint das nichts weiter auszumachen. Sie bestellen ein bisschen hiervon, ein wenig davon. Und das ohne irgendwelche Fragen dazu zu stellen. Ich kann nicht anders, als Ihnen einen mitleidigen Blick zuzuwerfen. Wisst ihr eigentlich, was ihr euch damit antut? Die ganzen wertlosen Kohlenhydrate, der Zucker. Euer Blutzuckerspiegel wird erst in die Höhe schießen, um dann im Steilflug wieder abzusinken. In spätestens einer Stunde werdet ihr wieder Hunger haben. Ihr werdet alle verfetten. Ich fühle mich bedroht von meinen eigenen Überzeugungen. Clean Eating birgt die Vorstellung, rein zu sein. Für viele Menschen sind bestimmte Lebensmittel weniger rein als andere. Rotes Fleisch etwa ist weniger rein als Hühnchen, das wiederum weniger rein ist als Fisch- oder Milchprodukte, die weniger rein sind als Linsen, Bohnen und Reis. Das basiert auf dem ayurvedischen Konzept der Hindu, vermischt mit anderen Theorien. Dieses Konzept hat unser Clean Eating stark geprägt, aber viele Leute sind sich dessen gar nicht bewusst. Gandhi, könnte man sagen, war ein Clean Eater. Gerade wurden genmodifizierte Lebensmittel mit auf die Liste der unreinen Lebensmittel aufgenommen. Von der Logik her macht vieles davon gar keinen Sinn. Eigentlich macht gar nichts Sinn. Das ist eine rein emotionale Angelegenheit. One of my favorite examples is an ice cream that is sold here in the United States. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist eine Eiscreme, die hier in den Vereinigten Staaten verkauft wird. Sie heißt Halo und wirbt mit dem heiligen Schein eines Engels. Natürlich handelt es sich hier um eine kalorienarme Variante. Die Botschaft ist: Du bist ein guter Mensch, du bist ein Engel, wenn du dieses Eis, das so wenige Kalorien hat, isst. Die meisten von uns reden so übers Essen. Ich sündige jetzt mal. Das ist mein Guilty Pleasure, mein heimliches Laster. Sünde und Schuld sind oft gebrauchte Wörter, wenn wir über unser Essen sprechen. Im Gegensatz zu, ich bin ein guter Mensch, weil ich mich nur von Gemüse ernähre. So funktioniert auch die Vermarktung von Lebensmitteln. Die Leute verknüpfen das, was sie essen, mit ethischen Grundsätzen. Ich habe in den 90er Jahren Alternativmedizin praktiziert. Es kamen immer wieder Patienten, die mich fragten: Doktor, welche Nahrungsmittel sollte ich besser weglassen? Irgendwann stellte ich ein Muster fest. Es waren immer Menschen, die sehr zwanghaft waren. Und mir schien, sie sollten weniger streng mit sich sein. Ich wollte ihnen helfen, dass sie eine andere Einstellung bekommen, wieder mehr Spaß haben können. Mir war klar, dass sie meinen Rat nicht einfach annehmen würden, weil sie dachten, sie seien vorbildlich. Es ist ziemlich schwer, jemandem zu sagen, er sollte weniger streng mit seiner Tugendhaftigkeit sein. Es ist ungefähr so, als würde man sagen, klau ein Auto und fahre betrunken durch die Gegend. Das macht keinen Sinn. Um diese Patienten zum Nachdenken zu bringen, wandte ich einen Trick an. Ich machte aus ihrer Tugendhaftigkeit ein Problem. Ich suchte nach einem Wort und schaute bei den Altgriechen. Ich nahm ortho, was richtig heißt, und orientierte mich an anorexia nervosa, was buchstäblich heißt, zwanghaft nicht hungrig sein zu wollen, nicht zu essen. Orthorexia nervosa ist folglich der Zwang, das Richtige zu essen. Im Urlaub erlaube ich mir hier und da Ausnahmen von meinen strengen Diätregeln. Mit dem Ergebnis, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit schlecht fühle. Ich bilde mir ein, dass ich sofort wieder alle Kilos drauf habe, ständig aufgebläht bin, mich schlapp fühle. Was mich besonders nervös macht, in solchen Momenten renne ich sonst immer sofort ins Fitnessstudio. Es ist wie eine Beichte für mich. Erst sündigen, dann Abbitte leisten. Ist das unmöglich, bin ich niedergeschlagen und gereizt. Würden Sie sagen, dass Ihr persönliches Seelenheil, Glück und Selbstwertgefühl ein bisschen zu sehr davon abhängen, wie rein und gesund Ihr Essen ist? Would you say that your personal sense of peace, happiness, joy, safety and positive self-esteem is a little bit too dependent on the purity and rightness of what you eat? Für mich waren Aussehen und Jungbleiben immer das Maß aller Dinge. Und ich glaube, dass mich gesundes Essen schöner machen kann, erfolgreicher. Jünger, vielleicht sogar unsterblich. Befolgt die Longevity-Diät und nehmt nie mehr als 2000 Kalorien am Tag zu euch. Ihr werdet eure Lebenserwartung um Jahre erhöhen. Most authors of pop diet books use a variety of similar strategies. Die meisten Autoren von sogenannten Pop-Diät-Ratgebern machen sich eine Anzahl vergleichbarer Strategien zunutze. Sie erzählen Anekdoten über Einzelfälle und übertragen sie auf die Gesamtbevölkerung. Sie erzählen Geschichten von wundersamen Heilungen, was an religiöse Erzählungen erinnert. Es folgt immer einem ähnlichen Skript. Ein Patient sucht sie auf. Meist ist es eine chronische Krankheit wie Arthritis, Müdigkeit oder Autismus. Bisher konnte ihm kein Arzt helfen. Er verordnet eine Diät und auf wundersame Weise wird der Patient geheilt. Das Hauptproblem bei Orthorexie ist, dass die Betroffenen so verblendet sind, dass sie glauben, sie könnten diese Probleme mit gesundem Essen lösen. Was sie tatsächlich erreichen, ist, dass sie sehr hohle, materialistische, engstirnige, egoistische und rigide Menschen werden, die eigentlich vorbildliche, wunderbare, reine und perfekte Menschen sein wollen. Geht es mir am Ende gar nicht so sehr darum, meinen Hunger mit gesundem Essen zu stillen, sondern meinen Narzissmus? Bin ich ein oberflächlicher Superfood-Fuzzi geworden? Der bloße Gedanke, dass es so sein könnte, versetzt mich in Schockstarre. Es überfällt mich eine taube Ohnmacht, wenn ich mir vorstelle, dass ich der Natur ausgeliefert bin. Gibt es denn gar nichts, was wir dagegen machen können? Nachdem ich die Strategien der Diätgurus offengelegt hatte, habe ich eine Fake-Diät erfunden, die ich The Unpacked Diet nenne und in der ich alles empfehle, vor dem ich eigentlich gewarnt hatte. Ich verspreche Wunder, erzähle, dass früher alle gesünder waren, empfehle, auf alle Lebensmittel zu verzichten, die in Alufolie oder Plastik verpackt sind, weil man dann kinderleicht abnimmt und dass man dann so viele Kalorien zu sich nehmen kann, wie man will, ohne zuzunehmen. Hauptsache, es handelt sich dabei um unverpackte Lebensmittel. Was mich echt überrascht hat, ich habe sehr viele Mails erhalten, in denen mich Leute fragen, wo kann ich noch mehr Informationen über diese Diät finden? Wo werden die sicheren Kaffeefilter verkauft, die sie empfehlen? Mein Lektor in Brasilien erzählte mir sogar, dass er von jemandem kontaktiert wurde, der sich bei mir dafür bedankte, dass er erfolgreich abgenommen habe, nicht länger depressiv war und klar denken konnte. Ich war überrascht, dass, nachdem ich gezeigt hatte, dass man diesen Strategien misstrauisch gegenüber sein sollte, es immer noch Leute gab, die darauf reinfielen. Es zeigte mir, wie wirkmächtig diese Rhetoriken sind. Just how powerful these kinds of rhetorical techniques really are. You cannot stop people from getting excited about the latest. Ich kann niemanden abhalten, von diesem ganzen Quatsch begeistert zu sein. Fast nichts davon stellt sich letztlich als wahr heraus. Wenn das wirklich wahr sein sollte, wüssten wir das in 20, 30 Jahren. Das meiste ist heiße Luft. Aber viele sind davon begeistert. Ich würde Ihnen empfehlen, verbringen Sie Ihre Zeit mit nützlicheren Dingen. Hört auf, Kalorien zu zählen. Es geht um Qualität, nicht Quantität von eurem Essen. Das macht euch stärker, schlauer, schöner. Angenommen, es ist so, wie der Ernährungswissenschaftler Michael Pollan dies zu behaupten scheint, und High Fructose Corn Syrup ist der Auslöser für eine Menge Krankheiten. Vielleicht stimmt es ja. Aber es besteht kein Zweifel, dass ein Esslöffel High Fructose Corn Syrup am Tag uns nichts anhaben wird. Das ist kein ungesundes Essen. Das Problem ist, falls es überhaupt ein Problem gibt, dass es im Übermaß konsumiert wird. Ein maßvoller Konsum von Lebensmitteln, die Zucker enthalten oder künstliche Farb- und Geschmacksstoffe, ist nicht schädlich. Vielleicht, wenn man sagt, Zucker ist wie eine Droge und man kann nicht mehr damit aufhören. Das trifft sicherlich auf einige von uns zu. Wie es auch auf manche Menschen zutrifft, nicht mäßig Alkohol trinken zu können, ohne das Maß zu verlieren. Die meisten von uns können ganz gut maßvoll Zucker essen, ohne durchzudrehen. Nein, ich denke, es gibt, mit ein paar Ausnahmen vielleicht, kein ungesundes Essen. Es gibt nur ungesunde Diäten. Und eine ungesunde Diät ist eine extreme Diät. Psychologen sagen, wer einmal ein gestörtes Verhältnis zu Essen hatte, wird es immer haben. So wie Alkoholiker immer alkoholkrank bleiben. Aber die Erkenntnis, dass das eigene Verhalten ungesund ist, ist ein erster Schritt zu einem gesunden Umgang mit Zwängen. Ich habe jede Frage von Dr. Bradman mehr oder weniger mit Ja beantwortet. Ist mein Umgang mit Essen pathologisch? Mit Sicherheit. Aber die Erkenntnis, dass viele Theorien über Gluten und Zucker, die mir Halt gegeben haben, übertrieben sind, macht mir keine Angst. Im Gegenteil, sie gibt mir Hoffnung, Essen nicht mehr als Sünde oder Erlösung zu begreifen, sondern als das, was es sein sollte und für viele ist. Genuss, Sättigung, Erlebnis. I'm going to postulate something to you. Ich postuliere mal etwas für Sie. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, dass dies der Wahrheit entspricht. Angenommen, jemand würde Sie mit der Theorie konfrontieren, dass es nichts, wirklich rein gar nichts gibt, mit dem Sie Ihre Gesundheit beeinflussen können und dass alles genetisch bestimmt ist. Außer dass fettleibig zu sein und Rauchen Faktoren sind, die Ihre Gesundheit verschlechtern, gibt es kein Lebensmittel, das sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt. Ich habe Leute bei dieser Vorstellung schon sehr nervös werden sehen, weil ich damit sage, dass wir unsere Endlichkeit dadurch nicht kontrollieren können. Das ist eine falsche Form von Kontrolle. Stellen Sie sich einfach mal vor, dass Ihre Lebenserwartung nichts mit dem Essen, das Sie zu sich nehmen, zu tun hat. Was würden Sie dann mit sich anfangen? Ich denke, das ist eine sehr gute Übung. Fundamentalist. Ein Feature von Niels Binberg. Mit Stephen Bradman, William Davis, Alan Levinowitz, Gary Torps. Sowie Susanne Petzold, Susanne Reuter, Bernd Hahn, Simon Roden, Heiko Obermöller, Daniel Wiemer, Bruno Winzen und Markus Schäumer. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Jens-Peter Harmacher. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017.